jedes Mal verführst du mich in die Unendlichkeit. Im Höhenflug mit dir Richtung Sonnenstrahlen, ich vergesse meine Angst, aus allen Wolken zu fallen. Doch heute ist der Tag. Der Sonne viel zu nah. Doch ich liebe die Gefahr. Wer einen Engel liebt wie dich, verbrennt im Sonnenlicht. Und wir brennen lichterloh. Mit dir bis in den Tod. Wer einen Engel liebt wie dich, verbrennt im Sonnenlicht. Ich geh mit dir durchs Feuer. Es ist zu spät, mit dir bin ich im freien Fall. Hab keinen Halt, doch die Liebe kennt keine Sicherheit. Im Höhenflug mit dir Richtung Sonnenstrahlen, ich habe keine Angst, hart aufzuprallen. Heute und jeden Tag. Unsere Flügel waren im Feuer, der Sonne viel zu nah. Doch ich liebe die Gefahr. Wer einen Engel liebt wie dich, verbrennt im Sonnenlicht. Und wir brennen lichterloh. Mit dir bis in den Tod. Wer einen Engel liebt wie dich, verbrennt im Sonnenlicht. Ich geh mit dir durchs Feuer. Ich brenne nur für dich. Aus meiner Asche steigt ein Phönix und findet dich. Meine Liebe ist unendlich. Der Sonne viel zu nah. Doch ich liebe die Gefahr. Verbrennt im Sonnenlicht. Und wir brennen lichterloh. Mit dir bis in den Tod. Wer einen Engel liebt wie dich, verbrennt im Sonnenlicht. Ich geh mit dir durchs Feuer. Ich geh mit dir durchs Feuer.